blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pee. Summer Jam, homie, Echo Fresh, homie, Valeska, homie, Ramsey, homie, Manuel, homie, Cupcakes, homie, German Dream, homie, King Size, homie, Big Dennis, homie, Ice Age, homie, DJ Manu, homie, Loop Left, homie, was geht ab, homie, jetzt geht's ab, homie, oh, oh, oh. Du schäbige Schwuchtel, es ist alles vorbei, wenn ich den 16er spucke. Ich nimm den Beat durch wie eine dreckige Nutte, alles sind hinter mir her. Nach meinem ersten Album verbringt ihr den nächsten Winter im Meer. Ich will nicht das ganze Game auf den Kopf stellen, ich will nur ein wenig Fame und dein Kopfgeld. Komm schnell, ihr peinlichen Affen, ich bin am Raden im Boden. Komm mit deinen Waffen, bis die Scheiße mich holt. Oh, du kannst mich haten, Junge, schreib die Wörter ins Netz. Doch ich mach weiter, bis mein Geist den Körper verlässt. Ihr keckst du alles, um mich härter zu stressen. Auf Whisky, auf Weiß, lässt mich die Schmerzen vergessen. Noch die Welt ist am Ende, Babylon ist hier. Ich hab noch ein wenig Zeit, deine Mami kommt im Tier. Ich kann es leider nicht lassen, denn ich muss weiterhin drehen. Und diese neidischen Spacken können meine Scheiße nicht sehen. Summer, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Mach die Augen auf, Moruk, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Ich bin zu gut für euch. Nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, ihr könnt mich nicht sehen. Mach die Augen auf, ihr könnt mich nicht sehen. Nie ging's mir besser als heute. Ich komme in den Raps deiner Träume. Und wäre Jojo geschlechtreif, dann wär sie jetzt meine Freundin. Ich hab keinen eigenen Wagen, ich komm in deinem Gefahren. Deine Frau kann bei mir blasen und den Eintritt bezahlen. Summer, ich komm in den Club und seh nur Versager und Gold. Ich hab nichts mit ihnen zu tun, so wie mein Vater mit Deutsch. Ich bin meistens eitel, hab keine Freunde, ich bin meistens scheiße. Vor meiner Rap-Karriere hatte ich einen Seitenscheitel. Summer Jam is back, du bist gehandicapt. Und ehe du dich versiehst, Moruk ist dein Handy weg. Ich hab jetzt einen Deal und lass mich vermarkten. Kauf dir das Album meines anderen und lass dich verarschen. Aha. Ihr seid nichts wert, keiner braucht euch fliegen. Ich chill mit modebewussten Türken in Cowboy-Stiefeln. Dieser Typ ist bitte Taten, step jetzt ins Game. Sag mir, wer von euch Opfern kann mich jetzt noch sehen. Summer, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Mach die Augen auf, Moruk, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Ich bin zu gut für euch. Nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, nein, nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, ihr könnt mich nicht sehen. Mach die Augen auf, ihr könnt mich nicht sehen. Oh. Mann, Hassan, da läuft grad Pack im Fernsehen. Mach mal Grip auf, du Affe.